Mirjam und Aaron aber redeten übel von Mose wegen des kuschitischen Weibes, das er geheiratet hatte, denn er hatte ein kuschitisches Weib geheiratet. Und sie sprachen, hat denn Jahwe bloß mit Mose geredet? Hat er nicht auch mit uns geredet? Und Jahwe vernahm es. Der Mann Mose aber war ausnehmend sanftmütig, mehr als alle Menschen auf Erden. Da gebot Jahwe unversehens Mose, Aaron und Mirjam, begibt euch alle drei hinaus zum Offenbarungszelte. Da begaben sie sich alle drei hinaus. Da fuhr Jahwe in einer Wolkensäule hinab, trat unter die Türe des Zeltes und rief Aaron und Mirjam, da gingen die beiden hinaus. Er aber sprach, hört, was ich sage. Wenn unter euch ein Prophet ist, so offenbare ich mich ihm durch Gesichte oder rede durch Träume mit ihm. Nicht so steht es mit meinem Diener Mose, er ist betraut mit meinem ganzen Hauswesen. Von Mund zu Mund rede ich mit ihm, offenbarlich und nicht in Rätseln, sondern er schaut die Gestalt Jahwes. Warum habt ihr euch da nicht gescheut, von meinem Diener, von Mose, übel zu reden? Da wurde Jahwe sehr zornig über sie und ging hinweg, und die Wolke wich von dem Zelte. Mirjam aber wurde plötzlich aussätzig, weiß wie Schnee. Und als sich Aaron zu ihr hinwandte, war sie plötzlich aussätzig geworden. Da sprach Aaron zu Mose, ach, Herr, lass uns nicht dafür büßen, dass wir töricht gehandelt und uns vergangen haben. Lass sie nicht werden wie ein totes Kind, dessen Fleisch, wenn es aus dem Mutterleibe kommt, zur Hälfte verfault ist. Da schrie Mose zu Jahwe um Hilfe und sprach, ach nein. Lass sie doch wieder gesund werden. Da sprach Jahwe zu Mose, wenn ihr Vater ihr ins Gesicht gespien hätte, würde sie sich da nicht 7 Tage lang schämen müssen? 7 Tage soll sie außerhalb des Lagers abgesperrt bleiben, nachher mag sie wieder aufgenommen werden. Da wurde Mirjam 7 Tage lang außerhalb des Lagers abgesperrt. Das Volk aber zog nicht weiter, bis Mirjam wieder aufgenommen war. Danach brach das Volk von Hazeroth auf und lagerte sich in der Steppe Paran.